Der 4. Juni 2009 hätte ein ganz normaler Arbeitstag sein können im beschaulichen Rathaus im Neckarstädtchen Remsig. Für einen Mitarbeiter des Bauamts war die Normalität aber nach einer nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderats zu Ende. Dort wurde ihm gekündigt. Mit sofortiger Wirkung war er von seiner Arbeit freigestellt. Der Grund? Private Mailkommunikation vom Arbeitsplatz aus. Die hatte der Oberbürgermeister am 1. Januar 2008 per Dienstanweisung verboten. Diese Dienstanweisung mussten alle Mitarbeiter zur Kenntnis nehmen. Die Frage ist nun, dürfen öffentliche Verwaltungen die elektronische Post der Mitarbeiter überhaupt überwachen und welche Maßnahmen sind zulässig? Der Umgang des Arbeitgebers bzw. hier des Dienstherrn mit der elektronischen Post seiner Beschäftigten ist ein weites Feld und in manchen Bereichen noch eine gewisse Grauzone. Die Datenschutzbeauftragten haben hierzu auch Empfehlungen gegeben, wie E-Mails am Arbeitsplatz datenschutzgerecht genutzt werden können. Sagt dazu Rolf Klingbeil, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Die Dienstanweisung des Oberbürgermeisters liegt im Deutschlandfunk vor. Wir haben Rolf Klingbeil dazu um eine Stellungnahme gebeten. Er hat sie mit den Empfehlungen der Datenschutzbeauftragten abgeglichen und sieht danach an einigen Stellen Klärungsbedarf, zum Beispiel in Sachen Transparenz. So steht in der Dienstanweisung, dass die Nutzung der elektronischen Post vom IT-Administrator protokolliert wird. Das sei nicht präzise genug, mahnt Klingbeil. Beispielsweise, wenn von Protokollierung die Rede ist durch den Administrator, dann sollte man wissen, in welcher Form findet das statt, wie lange werden die Daten dann aufbewahrt, was schaut er sich dabei an. Dieser Mangel an Transparenz sorgt für Verunsicherung. Das gilt auch für die Dauer der Zeiträume, für die eine Überwachung erfolgt. Dazu steht in der Dienstanweisung gar nichts. Im vorliegenden Fall hat sie nach Aussagen des Personalrats ein Jahr lang stattgefunden. Der Personalrat wurde während der gesamten Zeit nicht einbezogen. Die erste Information, die der Personalrat erhalten hat, war die, dass eine Zustimmung zur Kündigung gefordert wurde. Sagt die Personalratsvorsitzende Susanne Kronbach gegenüber dem Deutschlandfunk. Zu einem Interview mit Mikrofon war sie nicht bereit, bestätigte aber die Zitate. Auch Mails des Personalrats würden möglicherweise gelesen. Es gibt für mich persönlich Anlass zu sagen, dass auch in meine Mail reingeschaut wird. Lässt sich Kronbach zitieren. Bei dieser Aussage läuten beim Datenschutzbeauftragten Klingbeil die Alarmglocken. Wichtig ist, dass die Personen in einer Verwaltung, die ein besonderes Vertrauensverhältnis genießen, das ist der Personalrat, das kann der Schwerbehindertenvertreter sein, das kann die Gleichstellungsbeauftragte sein, dass die in ihrem E-Mail-Verkehr auch besonders geschützt werden. In der Dienstanweisung des Remsäger OB ist davon nicht die Rede. Möglicherweise gibt es diese Regelungen, kommuniziert werden sie nicht. Der Oberbürgermeister selbst war während unserer Recherchen im Urlaub. Mit seinem Stellvertreter war ein Gespräch bereits vereinbart, wurde aber wieder abgesagt. Offen ist aus Sicht der Gewerkschaft Verdi die Frage, was der Oberbürgermeister per Dienstanweisung überhaupt regeln darf. Bereits dort, wo es um Fragen der Kontrolle des Verhaltens des Mitarbeiters geht, da gibt es ein Mitbestimmungsrecht, in diesem Fall ein Mitbestimmungsrecht des Personalrates. Und da muss eine Dienstvereinbarung dazu getroffen werden. Das kann der Arbeitgeber nicht alleine entscheiden. Meint Gabriele Frenzer-Wolf, Rechtsexpertin beim Landesverband der Gewerkschaft. Einer solchen Dienstvereinbarung, bei der sich Personalrat und Verwaltung verständigen, kann auch Datenschützer Klingbeil mehr abgewinnen als einseitigen Anweisungen. Die seien zwar möglich, aber nicht ratsam. Ich würde persönlich immer einer Dienstvereinbarung den Vorzug geben, weil es einfach auch um das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht. Und ich denke mal, dass man sich da nicht nur am rechtlichen Minimalstandard orientieren sollte, sondern da kann einfach auch viel Porzellan zerschlagen werden, wenn man hier ungeregelt bzw. nur einseitig geregelt Dinge vorsieht und die nicht von vornherein aushandelt. Noch besser aber wäre aus seiner Sicht, wenn diese Fragen in einem eigenen Gesetz geregelt würden. Die Datenschutzbeauftragten treten deshalb für ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz ein. Dann hätte der Mitarbeiter des Bauamts in Remsig gewusst, woran er ist. Nun werden sich die Gerichte mit diesem Fall beschäftigen müssen.